Abschnitt 22 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Die Geschichte des Hausierers. Der arme, melancholisch blickende Fremde. Es lag etwas in seiner demütigen Miene, seinem müden Blick, seinen abgeschabten, ehemals feinen Kleidern, das mein Mitleid erregte. Ich bemerkte eine Mappe unter seinem Arm, wie sie Kolporteure und Hausierer zu tragen pflegen. Nun, diese Leute flößen einem stets Interesse ein. Bevor ich mich dessen versah, war ich ganz Ohr und Teilnahme, im Anhören seiner Lebensgeschichte versunken. Sie lautete ungefähr wie folgt. Meine Eltern starben, als ich noch ein kleines, unschuldiges Kind war. Mein Onkel Turiel gewann mich lieb und nahm mich an Kindestatt an. Er war mein einziger Verwandter in der weiten Welt. Er war so gut und großmütig und dabei reich. Er erzog mich im Schoß des Überflusses. Alle meine Wünsche, die mit Geld zu befriedigen waren, wurden erfüllt. Nachdem ich auf der Universität studiert, ging ich mit zweien meiner Diener, meinem Kammerdiener und meinem Lakai auf Reisen in fremde Länder. 4 Jahre lang flatterte ich auf sorglosen Schwingen in den prächtigen Gefilden der Fremde umher. Wenn Sie diese Sprache Ihrem ergebenen Diener gestatten wollen, dessen Zunge stets poetisch gestimmt war, ja, ich darf kühnlich also zu Ihnen sprechen, denn Ihre Augen verraten mir, dass auch in Ihren Adern das Feuer der holden Poesie glüht. In jedem fernen Lande schwelgte ich in der ambrosischen Speise, welche der Seele, dem Geiste, dem Herzen frommt. Was aber vor allen Dingen und am kräftigsten an meinem angeborenen ästhetischen Geschmack appellierte, war der dort unter den Reichen herrschende Brauch, Sammlungen von eleganten und kostbaren Seltenheiten und hübschen Liebhabereien anzulegen. Und in einer verhängnisvollen Stunde versuchte ich es, in meinem Onkel Turiel Gefallen an dieser ausgezeichneten Beschäftigung zu erwecken. Ich schrieb und erzählte ihm von der äußerst umfangreichen Muschelsammlung eines Herrn, von eines anderen ausgezeichneter Sammlung von Meerschaumpfeifen, von eines dritten wunderbarer Sammlung von unentzifferbaren Autographen, eines vierten unschätzbarer Sammlung von chinesischem Porzellan, eines fünften bezaubernder Briefmarkensammlung und so weiter und so weiter. Bald trugen meine Briefe Frucht. Mein Onkel begann sich nach dem Gegenstand für eine Sammlung umzusehen. Sie wissen wohl, wie leidenschaftlich bald die Pflege einer Liebhaberei wird. Die seinige wurde bald ein rasendes Fieber. Er begann, sein großes Schweinegeschäft zu vernachlässigen. Bald darauf zog er sich ganz von demselben zurück und aus einem bequemen Lebemann wurde ein toller Raritätenjäger. Sein Reichtum war ungeheuer und er sparte ihn nicht. Zuerst versuchte er es mit Kuhglocken. Er legte eine Sammlung an, die 5 große Säle füllte und alle Arten von solchen Glocken von der Urzeit bis zur Gegenwart in sich schloss, bis auf eine. Diese eine antike und das einzige noch vorhandene Exemplar dieser Art, war im Besitz eines anderen Sammlers, dem mein Onkel enorme Summen dafür bot, vergebens. Sie können sich denken, was notwendigerweise folgte. Ein wahrer Sammler legt bekanntlich einer Sammlung, die nicht vollständig ist, nicht den mindesten Wert bei. Sein glühendes Herz erkaltet. Er verkauft seinen Schatz und wendet seinen Sinn einem anderen Gebiet zu, das unausgebeutet zu sein scheint. So machte es auch mein Onkel. Er versuchte es dann mit Ziegelsteinen. Nachdem er eine umfangreiche und äußerst interessante Sammlung davon angelegt hatte, stellte sich die alte Schwierigkeit ein. Mit blutendem Herzen verkaufte er seine abgöttisch geliebte Sammlung an einen früheren Bierbrauer, der den fehlenden Siegel besaß. Dann versuchte er es mit steinernen Äxten und anderen Geräten des urweltlichen Menschen, entdeckte aber bald, dass die Fabrik, wo sie gemacht wurden, andere Sammler ebenso wohl versorgte wie ihn selbst. Er versuchte es mit aztekischen Inschriften und ausgestopften Walfischen. Wieder ein Misserfolg, nach unglücklichen Mühen und Kosten. Denn als seine Sammlung endlich vollständig schien, kam ein ausgestopfter Walfisch aus Grönland und eine aztekische Inschrift aus der Kundurango-Gegend in Mittelamerika an, die alle früheren Exemplare gänzlich in den Schatten stellten. Mein Onkel beeilte sich, diese edlen Kleinodien für sich zu gewinnen. Er bekam den ausgestopften Walfisch, ein anderer Sammler aber die Inschrift. Eine echte Kundurango aber ist, wie Sie vielleicht wissen, ein Besitz von so köstlichem Wert, dass ein Sammler, wenn er sie einmal erlangt hat, eher von seiner Familie sich trennt als von ihr. So verkaufte denn mein Onkel aus. Er sah seine Lieblinge scheiden auf Nimmerwiedersehen und sein kohlschwarzes Haar wurde weiß wie Schnee in einer einzigen Nacht. Nun wartete er und überlegte. Er wusste, dass eine weitere Enttäuschung ihn das Leben kosten könnte. Er war entschlossen, das nächste Mal Dinge zu wählen, bei welchen die Konkurrenz weniger zu fürchten war. Er überlegte lange und reiflich. Dann machte er sich noch einmal ans Werk, diesmal um eine Sammlung von Echos zu gewinnen. »Von was?« rief ich erstaunt. »Von Echos, mein Herr.« Sein erster Kauf war ein Echo in Georgia, das viermal widerhallte. Sein nächster ein sechsfaches Echo in Maryland. Sein nächstes ein 13-faches in Maine. Sein nächstes ein 9-faches in Kansas. Sein nächster ein 12-faches Echo in Tennessee, das er billig bekam, weil es sozusagen baufällig war. Denn ein Teil des Felsens, der es zurückwarf, war herabgefallen. Er glaubte es mit einem Aufwand von einigen tausend Dollars reparieren lassen und durch Aufmauerung des Felsens die Repetierfähigkeit verdreifachen zu können. Aber der Architekt, der die Arbeit übernahm, hatte nie zuvor ein Echo gebaut und so verdarb er es denn gänzlich. Bevor er es verfuschte, antwortete es wie ein keifendes Marktweib. Nachher aber taugte es höchstens noch für ein Taubstummenasyl. Nun, nächstdem kaufte er eine Partie kleiner doppelläufiger Echos in verschiedenen Staaten und Territorien. Man gewährte ihm 20% Rabatt, weil er die ganze Partie nahm. Dann kaufte er ein Echo, das wie eine Krupp'sche Kanone knallte. Es kostete ein Heidengeld, das kann ich Ihnen sagen. Sie müssen nämlich wissen, dass auf dem Echomarkt die Preisskala ansteigt, wie die Karatskala bei den Diamanten. Im Handel gelten auch dieselben Ausdrücke für das eine wie das andere. Ein einkarätiges Echo ist nur 10 Dollars über den Preis des Grundes und Bodens, auf dem es ruht, wert. Ein zweitkarätiges oder doppelläufiges Echo ist 30 Dollars darüber wert. Ein fünfkarätiges über 900. Ein zehnkarätiges 13.000 Dollars. Meines Onkels Echo in Oregon, welches er das Echo des großen Bit nannte, war ein Kleinod von 22 Karaten und kostete 216.000 Dollars. Man gab ihm das Land rein, denn es war 200 Stunden von einer Niederlassung entfernt. Nun, während dieser Zeit war mein Lebensweg ein Rosenpfad. Ich bewarb mich um die einzige und liebliche Tochter eines englischen Grafen und wurde geliebt bis zur Raserei. In ihrer teuren Nähe schwamm ich in einem Meer der Wonne. Da man wusste, dass ich der alleinige Erbe meines Onkels sei, den man auf 5 Millionen Dollar schätzte, gaben die Eltern umso bereitwilliger ihre Zustimmung. Sowohl ihnen wie mir war es unbekannt geblieben, dass mein Onkel unter die Sammler gegangen war. Wenigstens wussten wir nicht, dass er anders als ganz nebenbei sammle. Die Wolken zogen sich indes über meinem unschuldigen Haupt zusammen. Jenes göttliche Echo, das seitdem durch die ganze Welt als der große Ro-i-Noor oder Berg der Wiederholungen bekannt wurde, war entdeckt worden. Es war ein 65-karätiger Edelstein. Äußerte man nur ein Wort, so antwortete es einem 15 Minuten lang, wenn das Wetter windstill war. Aber siehe da, zu gleicher Zeit machte mein Onkel die Entdeckung, dass ein zweiter Echosammler vorhanden war. Die beiden beeilten sich, den unvergleichlichen Kauf abzuschließen. Das Grundstück bestand aus zwei kleinen Hügeln mit einem seichten Tal dazwischen, hinten in den Ansiedlungen des Staates New York. Beide Männer kamen zu gleicher Zeit an Ort und Stelle an, doch wusste keiner, dass der andere auch da war. Das Grundstück mit dem Echo gehörte nicht einem Mann alleine. Ein gewisser William St. Bolivar Jarvis besaß den einen Hügel, den anderen ein gewisser Harbison J. Bledsoe. Das Tal bildete die Grenzlinie. Während nun mein Onkel Jarvis Hügel für 3.285.000 Dollar kaufte, erwarb sein Konkurrent Bledsoes Hügel für etwas über 3 Millionen. Keiner von den beiden Männern war mit diesem geteilten Eigentumsrecht zufrieden, doch wollte keiner seinen Anteil an den anderen verkaufen. Und schließlich schritt jener andere Sammler mit einer Böswilligkeit, wie nur ein Sammler gegen einen Mitmenschen und Kollegen fühlen kann, dazu, seinen Hügel abzutragen. Also, da er das Echo selbst nicht erlangen konnte, wollte er es auch keinem anderen gönnen. Alle Vorstellungen meines Onkels waren vergeblich. Es gelang ihm zwar, einen Ausschlussbefehl gegen seinen Konkurrenten zu erwirken. Der Letztere appellierte jedoch und brachte die Sache vor eine höhere Instanz. Sie führten den Prozess weiter bis zum obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Es entstand ein heilloser Wirrwarr. Zwei von den Richtern waren der Ansicht, ein Echo sei persönliches Eigentum. Obwohl nicht greifbar, sei es doch käuflich und verkäuflich und daher ein besteuerbarer Gegenstand. Zwei andere Richter meinten, ein Echo sei ein Liegenschaftsobjekt, weil es offenbar am Grund und Boden hafte und nicht beweglich sei. Andere Richter behaupteten, ein Echo sei überhaupt kein Eigentum. Es wurde schließlich entschieden, dass ein Echo ein Eigentumsobjekt sei, das die beiden Prozessierenden, getrennte und unabhängige Eigentümer der beiden Hügel, aber gemeinsame Inhaber des Echos seien. Es stehe deshalb dem Beklagten vollkommen frei, seinen Hügel abzutragen, da er ihm allein gehöre. Aber er müsse eine Kaution von 3 Millionen Dollar stellen als Ersatz für den Schaden, den meines Onkels halber Anteil an dem Echo erleiden könnte. Im Weiteren verbot das Urteil meinem Onkel, ohne die Erlaubnis des Gegners, dessen Hügel zur Weckung des Echos zu benutzen. Er dürfe dazu nur seines eigenen Hügels sich bedienen. Könne er unter diesen Umständen seinen Zweck nicht erreichen, so sei das sehr bedauerlich, aber der Gerichtshof könne daran nichts ändern. In derselben Weise wurde der Gegner in Bezug auf diesen Punkt beschieden. Sie können sich denken, was nun geschah. Keiner von beiden wollte dem anderen die Einwilligung zur Benutzung seines Eigentums geben. Und so musste das berühmte und erhabene Echo auf seine Betätigung verzichten. Seit jenem Tage gleicht das wertvolle Besitztum einer verzauberten Prinzessin, die auf Erlösung hart. Eine Woche vor meinem Hochzeitstage, während ich noch in einem Meer der Wonne schwamm und der hohe Adel von fern und nah zur Beherrlichung des Ereignisses sich versammelte, traf die Nachricht von dem Tode meines Onkels und zugleich die Abschrift seines Testaments, das mich zu seinem alleinigen Erben einsetzte, ein. Er war dahin, ach, mein teurer Wohltäter war nicht mehr. Der Gedanke daran belastet mein Herz noch heute, nach so langer Zeit. Ich händigte das Testament dem Grafen, meinem Schwiegervater, ein, da ich es meiner Tränen wegen nicht lesen konnte. Der Graf las es und sagte dann finster, nennen Sie das Reichtum, Sir? Das kann man nur in Ihrem schwindelhaften Amerika. Sie sind nichts weiter als der alleinige Erbe einer umfangreichen Sammlung von Echos, wenn man das eine Sammlung nennen kann, was weit und breit über das ganze amerikanische Festland zerstreut ist. Und das ist nicht alles, Sir. Sie stecken bis über die Ohren in Schulden. Nicht ein Echo unter der ganzen Partie, auf dem keine Hypothek ruhte. Ich bin nicht hartherzig, Sir, aber ich muss das Interesse meines Kindes wahren. Wenn Sie nur ein Echo hätten, das Sie mit Recht Ihr Eigentum nennen könnten, wenn Sie nur ein Echo hätten, das frei wäre von Lasten, so dass Sie sich mit einem Kinde dorthin zurückziehen und es durch unverdrossenen Fleiß kultivieren und verbessern könnten, so würde ich nicht Nein sagen. Aber ich kann mein Kind an keinen Bettler verheiraten. Verlasse ihn, mein Liebling. Und Sie, Sir, nehmen Sie Ihre hypothekenbelasteten Echos und gehen Sie mir für immer aus den Augen. Meine edle Celestine klammerte sich in Tränen mit liebenden Armen an mich und schwor, sie wolle gerne, ja, mit tausend Freuden die meine werden, auch wenn ich nicht ein Echo in der Welt hätte. Aber es durfte nicht sein, wir wurden auseinandergerissen. Sie, um innerhalb eines Jahres sich langsam zu Tode zu härmen. Ich, um allein mich hinzuschleppen auf des Lebens langem, beschwerlichem Pfad, täglich, stündlich betend um die Erlösung, die uns wieder vereinen soll in einem himmlischen Reich. Und nun, mein Herr, wenn Sie so freundlich sein wollen, die Karten und Pläne in meiner Mappe anzusehen, ich kann Ihnen gewiss ein Echo billiger ablassen als irgendjemand. Dieses hier zum Beispiel, welches mein Onkel vor 30 Jahren $10 kostete und eines der entzückendsten in Texas ist, will ich Ihnen für... Einen Augenblick bitte, sagte ich. Mein Freund, ich habe heute vor lauter Hausierern noch keine Minute Ruhe gehabt. Ich habe eine Nähmaschine gekauft, die ich nicht brauchte. Ich habe eine Landkarte gekauft, die voller Fehler ist. Ich habe eine Uhr gekauft, die nicht gehen will. Ich habe Mottengift gekauft, das die Motten jeder anderen Nahrung vorziehen. Ich habe eine endlose Menge nutzloser Erfindungen gekauft. Und jetzt bin ich dieser Torheit satt. Ich möchte keines von ihren Echos auch nur geschenkt. Ich bin auf jeden wütend, der mir Echos zum Verkauf anbietet. Sehen Sie dieses Gewehr? Nun, packen Sie Ihre Sammlung zusammen und sputen Sie sich. Lassen Sie es nicht zum Blutvergießen kommen. Aber er lächelte nur, ein melancholisches, sanftes Lächeln, und zog weitere Pläne heraus. Sie kennen die Geschichte. Hat man einmal einem Hausierer die Tür geöffnet, so zieht man immer den Kürzeren. Nach Verfluss einer unerträglichen Stunde waren wir handelseinig. Ich kaufte 2 doppelläufige Echos in gutem Zustand. Ein drittes bekam ich drein, das, wie er sagte, unverkäuflich sei, weil es nur Deutsch spräche. Es war einst vollkommen polyglott, sagte er, hat aber irgendwie den größten Teil seiner Sprachfertigkeit eingebüßt. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Margot.